Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Wir applaudieren jetzt einfach. Uns selbst. Es ist heutzutage keine Schande mehr, sich selbst zu applaudieren, oder? Ja, stimmt. Sollte man öfters machen. Machen alle. So, ihr seid bei FM4 La Boom Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger. Und mir gegenüber jetzt zum ersten Mal bei uns in der Sendung Melly Meko. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Super, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer besonders, wenn Leute das erste Mal kommen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Wir haben noch nicht wahnsinnig viel vorher geredet. Ich finde das immer ganz schön. Also das Interview ist fresh für uns. Deswegen muss ich auch persönlich jetzt fragen, vielleicht ein bisschen über deinen Background. Ja. Du legst erst relativ kurz, wenn man das sagen darf, auf. So 2-3 Jahre oder genau, so? Genau, so ist es seit circa 2 Jahren, noch nicht ganz 2 Jahren. Mhm. Da habe ich angefangen aufzulegen. Mhm. Genau. Und ja, seither mache ich Musik und mir gefällt es extrem gut. Ich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben eigentlich schon Musik gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor 2 Jahren angefangen habe, sondern eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe quasi mit Instrumenten angefangen. Ah ja, musikalische Familie? Nicht wirklich. Also schon, es sind alle musikalisch, aber ich glaube, ich bin so am meisten so. Ah, sehr gut. Genau, habe Instrumente gespielt, habe getanzt. Also Musik war eigentlich immer schon mein Leben, also das Wichtigste für mich. Und habe dann durch Studieren und so weiter ein bisschen davon weggefunden, also einfach die Musik ein bisschen verloren. Ja. Aber vor 2 Jahren wieder gefunden und genau, darüber bin ich sehr froh. Super. Wenn du sagst, Instrument, also richtig so klassisch, hast du Gitarre, Klavier, irgendwas so richtig als Kind, so von Kind das an schon gelernt? Ja, also Klavier habe ich angefangen in der Volksschule circa. Alright, okay. Genau. Ich meine, es ist ja, wenn man elektronische Musik mag und vielleicht auch macht oder so, Klavier ist ja immer mal nicht so schlecht, weil so eine Basisharmonielehre oder damit man mal ungefähr weiß, wo die Finger sozusagen liegen, ist ja generell mal nicht schlecht, weil oft das Keyboard ja für viele, wenn sie anfangen Musik zu machen, ja eh mal das erste Instrument ist. Machst du selber auch schon ein bisschen Musik? Noch nicht. Also ich habe jetzt angefangen im letzten Monat eigentlich das Producen quasi auszuprobieren und habe gestartet damit. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich eigene Tracks quasi produziere. Aber es wird. Es ist auf jeden Fall mein Plan. Und da hilft mir natürlich das Musikalische, also die musikalische Vergangenheit extrem, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen natürlich, wenn man zuerst auflegt, kriegt man natürlich auch so ein bisschen ein Flavor, was möchte ich machen, wo möchte ich hin, was ist die Musik, auf die Crowd auch abfährt, die ich habe. Ja. Bevor wir weiterreden, ich wollte gleich mal ein bisschen, du hast Musik mitgebracht, die dir gefällt, die dich auch irgendwie ein Stück weit vielleicht auch inspiriert hat. Ja. Und du hast uns 2 schöne Musikstücke mitgebracht. Das erste Stück, was wir hören, vielleicht erzählst du uns kurz was das für dich bedeutet. Ja, also der erste Track ist von Loire. Das ist ein upcoming Producer aus Amsterdam. Mhm. Und der Track heißt Walls You Can Listen To. Es ist ein wirklich sehr cooler Track, finde ich. Also ich liebe diesen Hypnotic Techno, der auch so ein bisschen groovy ist, zu dem man sich einfach sehr gut bewegen kann. Mit Claps und das ist einfach so das, was ich liebe. Und ich finde, das hört man in diesem Track sehr gut. Außerdem finde ich es einfach sehr spannend, weil Loire einfach ein extrem toller Producer ist und eben auch gerade erst am Anfang steht. Und das inspiriert mich selbst einfach sehr. Von Loire hören wir Walls Can Listen To. Here we go. We'll be right back. Hallo, hier ist Mili Miko und das war Loire mit Walls Can Listen To. Genau, und ihr seid bei FM4 Labum Deluxe an diesem Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsing. Ich sitze hier im Studio mit Mili Miko und wir haben vorhin schon gehört, du legst auf seit circa 2 Jahren, machst noch keine Musik selbst. Genau. Aber elektronische Musik, gab es da irgendwie so ein Erlebnis, dass du angefangen hast, dass du gesagt hast, okay, tanzen hast du gesagt, machst du schon länger, aber du würdest gerne sozusagen die Perspektive wechseln, du würdest gerne dich hinter den Tisch stellen und den Leuten was vorspielen, anstatt nur auf der Tanzfläche mitzutanzen. Gab es da irgend so ein Erlebnis? Ich glaube, du bist in Salzburg aufgewachsen, ne? Genau, ich bin in Salzburg aufgewachsen, habe immer schon auch elektronische Musik sehr gerne gehört, bin zu vielen Festivals gefahren, aber ich muss sagen, erst als ich dann nach Wien gezogen bin und quasi mehr in diese Club-Nacht-Szene gekommen bin, habe ich gemerkt, wie wohl ich mich auf der Tanzfläche fühle und das, dass ich Musik selber gerne mache, selbst quasi, das war schon immer in mir, glaube ich. Und es ist dann einfach so natürlich gekommen, dass ich das dann auch so ins DJing gebracht habe und das dann machen wollte. Was waren das so eher so für Clubs? Wo bist du am meisten, wo hat sich am meisten hingezogen vor 2-3 Jahren? Kurz nach Corona dann, ne? Vor 3 Jahren, kann man sagen, oder? Fast. Ja, also ich meine, also nach Wien gezogen bin ich vor 11 Jahren circa. Ja, ja. Und ja, ich würde sagen, ich gehe gerne in die Grelle Forelle, Flug oder früher auch in die Pratersauna. Ja, also... Wo was los ist. Genau. Ich muss aber auch sagen, ich fahre auch gerne in andere Städte, wie nach Berlin oder nach Amsterdam und lasse mich da inspirieren. Vor allem in letzter Zeit finde ich das eigentlich sehr cool, einfach dort Inspiration zu finden für mein eigenes Auflegen. Ja, es ist ja auch manchmal ganz interessant, wenn man einfach dann in Städte fährt und man kennt dort niemanden und man ist dann sozusagen quasi, taucht so ein in irgendeine andere Szene, wo man eigentlich... sozusagen nicht heimisch ist, ne? Sonst ist es, finde ich auch immer ganz ja, interessant. Es ist einfach spannend. Man sieht was Neues. Man ist in einer neuen Umgebung. Ich habe auch gelesen ich habe so einen kleinen Text über dich gelesen, deine Anfänge waren auch relativ flott, also du hast viel Musik aufgelegt, auch durchaus um die 150 BPM, also schnell, auch so melodisch, transig, ja? Genau. Ist das und eine Szene ist sozusagen außerhalb der Clubs, so die Szene, wo Leute sich irgendwo treffen, um diese sozusagen schnelle Art von Musik, ist das auch was dich interessiert hat eigentlich, so Outdoor-Partys außerhalb von Clubs? Ja, schon, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dieses Transige, ich weiß gar nicht, woher das genau gekommen ist, ich habe einfach damit angefangen. Ja. Das hat mich damals quasi am meisten mitgenommen, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch wegen dem Tänzerischen, einfach dieses schnelle Bouncy. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass mir das doch eigentlich viel zu schnell ist, dass man sich viel besser zu langsamerer Musik bewegen kann. Da hat man mehr Möglichkeiten. Es ist mehr Platz zwischen den Beats. Das stimmt, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel anfangen würdest, selbst zu produzieren, wäre das so Musik, die du auch jetzt spielst? Wir hören dich ja jetzt nachher noch in the Mix, finde ich auch super. Ist das sowas in der Richtung oder gibt es auch so eine anderen, gibt es irgendein anderes Genre noch oder irgendein Guilty Pleasure, wo du sagen würdest, da würdest du dich eigentlich auch gerne ausprobieren? Oder wäre das schon so Musik, die du selber auflegst, wo du sagst, das wäre auch das, was du selber gern produzieren würdest? Oftmals ist es ja so, dass Leute dann auflegen und wenn sie selbst produzieren, dann manchmal einen ganz anderen Style oder was ganz anderes ausprobieren. Wie wäre das bei dir? Was wäre so deine ideale erste EP, die du rausbringen würdest? Also ich würde schon sagen, in dem Raw Hypnotic Groovy Style, in dem ich mich jetzt bewege, das würde ich schon auch gern produzieren. Ich weiß natürlich selber nicht, was dann rauskommt. Ich glaube, ich werde es dann einfach ausprobieren und mich quasi kreativ entfalten und werde dann sehen, was rauskommt. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so mein Plan, in diesem Bereich zu bleiben, weil es mich einfach am meisten derzeit berührt und mitnimmt. Ich meine, es ist eh die interessanteste Zeit, wenn man sich sozusagen selber findet und ein bisschen ausprobiert. Aber weißt du schon, was du machen wirst? Eher so ein bisschen Outboard oder im Computer? Hast du schon eine Idee? Hast du schon ein Programm besorgt? Schon ein Programm runtergeladen? Ja, sicher. Also mit Ableton arbeite ich derzeit. Genau. Und da werde ich einfach mal schauen. Ja. gutes Startpackage auch, weil viel drinnen ist auch, ne, was man gleich verwenden kann. Ja, ja. Und viele andere Künstlerinnen und Künstler arbeiten ja auch mit Ableton. Das heißt, da gibt es sehr viel, wie soll ich sagen, Inspiration auch im Netz, wo die Leute ein bisschen zu zeigen, was sie machen. Genau. Finde ich gut, ja. Ja. Also ich meine, die Grenze auch, dass man selbst produziert, ist dann jetzt natürlich dadurch, dass viel im Computer passiert, ja auch ein bisschen gefallen. Also der Einstieg ist auch vielleicht einfach ein bisschen leichter. Was viele Leute natürlich, was ich super finde, weil viele Leute einfach mal ausprobieren, ob das was für sie ist. Ja. Weil es keine finanzielle Hürde mehr ist, dass man sagt, boah, jetzt muss ich mal irgendwie einen Drumcomputer, einen Sampler und einen Synthesizer besorgen. Und dann weiß ich gar nicht, ob das was für mich ist. So kann man sich einfach mal ausprobieren. Ja. Ja, finde ich super. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Richtige für mich ist. Vielleicht packt dich dann der Virus und dann kommt schon der Synthesizer und dann kommt schon die Drummaschine, wer weiß. Ja, ja, das kann auf jeden Fall passieren. Du musst uns auf jeden Fall versprechen, dass wenn dann die ersten Tracks da sind, die du vorspielst, dass du nochmal zu uns kommst und dann Tracks vorspielst. Ja, sehr gerne. Wer weiß, das geht ja vielleicht schneller, als wir glauben. Du hast noch ein zweites Musikstück mitgebracht. Genau. Ja. Was ist das? Das ist von Orbe, Ascender nennt sich der Track. Und den finde ich sehr cool oder generell die Musik, die Orbe macht, weil es ein bisschen mehr experimenteller ist quasi als dieses Groovy Hypnotic, was ich sonst höre. Er schafft irgendwie so Soundlandschaften teilweise und der Sound ist einfach ein bisschen ungewöhnlicher, sage ich einmal, oder halt anders als dieser straight groovy Techno. Und ich finde das sehr spannend, einfach diese Kombination. Und das versuche ich, oder das bewegt mich einfach gerade am meisten, muss ich sagen. Genau, deswegen habe ich diesen Track mitgebracht. Das ist Ascender von Orbe. Yeah. So, ihr seid immer noch bei FM4 Labum Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und Mille Meko mir gegenüber. Und wir haben gerade jetzt gehört... Orbe Ascender. Genau, mitgebracht von Mille Meko bei mir heute zu Gast. Und gleich in Kürze hier bei uns in the Mix. Also dranbleiben. Und wenn ihr ein bisschen was wissen wollt über Mille Meko, dann schaut mal im Programm des heutigen Tages. Wir haben da so einiges über sie verlinkt und natürlich auch später dann die Playlist. Apropos einiges verlinkt... Die Crews, mit denen du arbeitest oder wo du öfter spielst, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was, wo du quasi so angedockt bist im Moment? Ja, gern. Also seit circa einem Monat bin ich beim Kollektiv Raw Session dabei. Ist auch ein Kollektiv, das quasi Hypnotic Techno hauptsächlich spielt. Mhm. Sind auch ganz, ganz viele tolle Artists dabei. Und wir haben immer wieder Events, quasi Secret Events mit anderen Kollektiven gemeinsam. Wo sind die Secret Events dann? Ja, das darf ich jetzt natürlich dann sind nicht sie erzählen. Nicht Secret. Ja, und da kommen da genug Leute, obwohl sie Secret sind? Ja. Aber wie viele Leute kommen dann so ungefähr bei den Secret Events? Ich weiß es ja nicht, weil sie sind ja Secret. Sonst könnte ich mich ja selbst davon überzeugen. Ja. Was schätzt du so ungefähr? Ich kann es jetzt auch nicht ganz genau sagen, aber so um die 300 wahrscheinlich. Oh, cool, das ist eine gute Party mit 300 Leuten. Ja. Ja, super, super. Genau. Das ist ja, und auch Outdoor-Donau-Insel-Raves haben wir gemacht. Genau. Genau, da bin ich jetzt quasi dabei und wir planen auch noch ganz viele tolle Sachen. Mhm. Und am Anfang habe ich viel mit Streamlines auch gearbeitet. Die sind auch sehr spannend. Also das ist auch ein aufstrebendes Kollektiv und auch Label. Mhm. Also der Standort ist Berlin, Wien und Amsterdam. Ja. Und die haben mir eigentlich am Anfang so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, mich in diesem Hypnotic auszuprobieren. Und da bin ich auch sehr dankbar über diese Möglichkeit. Mhm. Ja, haben auch ein tolles Festival geplant. Ah, wirklich? Wo? Ja. In Berlin oder? Nein, in Kautzen war es letztes. In Kautzen? Also war es dieses Jahr. Ja. Und nächstes Jahr weiß ich jetzt nicht, wo es stattfinden wird, aber es wird wieder eins geben auf jeden Fall. Alright, cool. Ne? Dann bin mir sicher, wenn man bei dir hinklickt, kommt man mit 3, 4, 5 Klicks vielleicht ja auch auf dieses Kollektiv. Ja, ja. Und in Wien jetzt so clubmäßig, wenn man jetzt sagt, okay, cool, würde ich jetzt dich mal gerne auflegen, hören. Gibt es irgendwas in nächster Zeit, wo man dich spielen hören kann? Ja, also das nächste Event wird stattfinden am 20.12. Mhm. Also nächste Woche schon, genau. Ja, genau. Im Flugwanne, genau. Das ist eine Connection quasi von Trendwende, von dem Kollektiv Trendwende ja. Mit Techno Age, der Eventserie. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin eine von den Artists. Ich finde das sehr cool, dieses Event, weil es quasi so ein Tagsüber-Event ist und ganz viele verschiedene Leute einfach kommen können und ja, bin gespannt, wie es wird. Ich finde es super, dass es sozusagen ein Tagesrave ist, weil manche Leute wollen oder können nicht am Abend. Genau, ja. Genau, die können dann tagsüber, weil unten ist es eh dunkel. Ist eigentlich vollkommen egal, wann man feiert, ne? So ist es, ja, stimmt. So ist es, genau. Ja, super. Und ich nehme mal an, du hast das wahrscheinlich dann auch bei dir irgendwo verlinkt, beziehungsweise in den Socials wird man wahrscheinlich bei dir das finden. Sicherlich, ja. Genau. Und ja, vielleicht noch ein paar Worte über deinen Mix, den wir jetzt gleich hören werden. Wie hast du es angelegt? Ist das so, das, was wir hören, ist das so das, was du momentan, der Style, den du momentan gerade spielst? Ist das so der newest, latest aus deiner Recordbox? Ja, komplett. Ja, sehr gut. Das habe ich mir nichts anderes erwartet, aber ich wollte nochmal so nachfragen. Vielleicht ein Heritage-Mix von, genau. Nein, es ist quasi wirklich das Aktuellste und ich muss auch sagen, mein Stil verändert sich bei jedem Set, habe ich das Gefühl. Das ist aber eine gute Nachricht, weil, ja. Ja, also, ja, ich entwickle mich immer weiter und das ist jetzt so das Aktuellste, was mir gefällt. Das ist eben eine Mischung aus diesem Hypnotic Groovy Raw Techno, den ich eben sehr lieb und kombiniert mit diesen experimentelleren Sounds. Im Großen und Ganzen ist es schon ein eher schnellerer und intensiver Mix, würde ich sagen. Also nicht chillig, aber also erregt zum Tanzen an. Das finde ich gut, deswegen räumen jetzt alle dann zu Hause schon mal langsam die Sessel zur Seite. Ja, das wäre empfohlen. Das wäre empfohlen, genau. Und ja, bei uns hier, ich sage dann Dankeschön, vielleicht nach dem Mix noch, sagen wir noch kurz Tschüss. Dankeschön auf jeden Fall, jetzt jedenfalls bei uns hier in Kürze Melimeco in the Mix. Und ich sag mal danke in der Zwischenzeit. Danke auch. Und Leute, bleibt dran, informiert euch mal. Die Playlist gibt es wieder bei uns im Programm auf fm4.of.at. Schaut da mal rein und da werdet ihr auch ein bisschen was über Melimeco erfahren, wenn ihr weiterklickt. Also, gleich geht's hier weiter mit ihrem Mix.